moeder Frieder Wiks Versnook, Frieder Wiks Versnook, Frieder Wiks Versnook. De vader mag die moeder Frieder Wiks Versnook, Frieder Wiks Versnook, Frieder Wiks Versnook. Hesta! Hesta! Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, der vader macht die moeder wie den treinwagen ook, wie den treinwagen ook, wie den treinwagen ook. Der vader macht die moeder wie den treinwagen ook, wie den treinwagen ook, wie den treinwagen ook. Heisa! Arriba esa piernita, che! Eso! Heisa! Arriba! Der vader macht die moeder wie den rastrofero no, wie den rastrofero no, wie den rastrofero no. Der vader macht die moeder wie den rastrofero no, wie den rastrofero no, wie den rastrofero no. Hoppa! Vamos Alfredo! Esta! Esta! Esta! Sacude, sacude nomás! Der vader macht die moeder wie den Brunstop no, wie den Brunstop no, wie den Brunstop no. Der vader macht die moeder wie den Brunstop no, wie den Brunstop no, wie den Brunstop no. Hoppa! Hey, so! Oh, so! Ah! otra vez. ¡Vamos todavía!